Verheiße aber denen, die glauben und das Rechte tun, dass Gärten für sie bestimmt sind, durcheilt von Bächen. Und so oft sie gespeist werden mit einer ihrer Früchte als Speise, sprechen sie: Dies war unsere Speise zuvor. Und ähnliche werden ihnen gegeben. Und darinnen werden sie reine Gattinnen empfangen und sollen ewig darinnen verweilen. Siehe, Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis mit einer Mücke zu machen oder mit etwas darüber. Denn die Gläubigen wissen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Die Ungläubigen aber sprechen: Was will Allah mit diesem Gleichnis? Viele führt er hierdurch irre und viele leitet er recht. Doch nur die Frevler führt er irre. Die den Bund Allahs nach seiner Aufrichtung brechen und zerschneiden, was Allah geboten hat, verbunden zu sein, und auf der Erde Verderben anstiften, sie werden die Verlorenen sein. Wie glaubet ihr nicht an Allah, wo ihr tot waret und er euch lebendig machte? Alsdann wird er euch töten. Alsdann wird er euch lebendig machen. Alsdann kehrt ihr zu ihm zurück. Er ist's, der für euch alles auf Erden erschuf. Alsdann stieg er zum Himmel empor und bildete sie zu sieben Himmeln. Und er hat Macht über alle Dinge.